steht eigentlich in dieser Zeit nur für Adolf Hitler, sondern wir stehen bereit. Ganz gleich wie wird der Kampf, wir machen den Feinden in Deutschland Dampf. Komm, Kamerad, und höre, setz ein dein Verstand. Komm, Kamerad, und höre, es geht um unser Land. Komm, Kamerad, und höre, stehle deinen Mut. Komm, Kamerad, und höre, es geht um Führers Gut. Komm, Kamerad, und höre, bricht der Feinde Macht. Komm, Kamerad, und höre, erleuchte diese Nacht. Komm, Kamerad, und höre, verkünde deutsches Recht. Komm, Kamerad, und höre, lieber Tod als Knecht. Komm, Kamerad, und höre, leih dich ein zum Kampf. Komm, Kamerad, und höre, es geht um unser Land. Komm, Kamerad, und höre, höre. Komm, Kamerad, komm, Kamerad, und höre, tritt für den Führer ein. Komm, Kamerad, und höre, lass linke Parolen sein.